Drei. Hallo Anja, hier ist Oleg. Du kommst ja morgen um 14.15 Uhr an, hast du mir geschrieben. Ich hole dich dann am Bahnhof ab. Ich kann aber leider erst 15 Minuten später kommen, weil ich vorher noch einen Termin habe. Bis morgen, ich freue mich, Oleg. Hallo Anja, hier ist Oleg. Du kommst ja morgen um 14.15 Uhr an. Hast du mir geschrieben. Ich hole dich dann am Bahnhof ab. Ich kann aber leider erst 15 Minuten später kommen, weil ich vorher noch einen Termin habe. Bis morgen, ich freue mich, Oleg.